wunderlich, so sagenhaft und zugleich so tief vertraut, dass ich aufschauerte, kam mir hier der Duft meiner Jugend entgegengeweht, die Atmosphäre meiner Knaben- und Jünglingszeit, und in meinem Herzen floss das Blut von damals. Was ich eben noch getan und gedacht hatte und gewesen war, sank hinter mir hinab, und ich war wieder jung. Noch vor einer Stunde, noch vor Augenblicken, hatte ich recht wohl zu wissen geglaubt, was Liebe, was Begehren, was Sehnsucht sei. Aber das war die Liebe und Sehnsucht eines alten Mannes gewesen. Jetzt war ich wieder jung, und was ich in mir fühlte, dieses glühend fließende Feuer, diese gewaltig ziehende Sehnsucht, diese wie Tauwind im März auflösende Leidenschaft, war jung, neu und echt. Oh, wie brannten die vergessenen Feuer wieder auf! Wie schwellend und dunkel klangen die Töne des Ehemals! Wie blüht es flackernd im Blut! Wie schrie es und sang in der Seele! Ich war ein Knabe, 15 oder 16 Jahre alt. Mein Kopf war voll von Latein und Griechisch und schönen Dichterversen, meine Gedanken voll von Streben und Ehrgeiz, meine Fantasien voll von Künstlertraum. Aber viel tiefer, stärker und furchtbarer als all diese lodernden Feuer brannt und zuckt in mir das Feuer der Liebe, der Hunger des Geschlechts, die zehrende Vorahnung der Wollust. Ich stand auf einem der Felshügel über meiner kleinen Heimatstadt. Es roch nach Tauwind und ersten Veilchen. Aus dem Städtchen blitzte der Fluss herauf und die Fenster meines Vaterhauses. Und das alles blickte, klang und roch so rauschend voll, so neu und schöpfungstrunken, strahlte so farbentief und weht im Frühlingswinde so überwirklich und verklärt, wie ich einst in den vollsten dichterischen Stunden meiner ersten Jugend die Welt gesehen hatte. Ich stand auf dem Hügel, der Wind strich mir durchs lange Haar. Mit irrender Hand in träumerischer Liebessehnsucht verloren, riss ich von dem eben ergrünenden Gebüsch eine junge, halboffene Blattknospe, hielt sie vors Auge, roch an ihr, und schon bei diesem Geruch fiel alles von damals mir wieder glühend ein. Dann fasste ich das kleine, grüne Ding, spielend mit den Lippen, die noch immer kein Mädchen geküsst hatten, und begann es zu kauen. Und bei diesem herben, aromatisch bitteren Geschmack wusste ich plötzlich genau, was ich erlebe. Alles war wieder da. Ich erlebte eine Stunde aus meinen letzten Knabenjahren wieder, einen Sonntagnachmittag im ersten Frühling, jenen Tag, an dem ich auf meinem einsamen Spaziergang die Rosa Kreisler angetroffen und sie so schüchtern gegrüßt und mich so betäubend in sie verliebt hatte. Damals hatte ich dem schönen Mädchen, das allein und träumerisch bergaufwärts gegangen kam und mich noch nicht sah, voll banger Erwartung entgegengesehen, hatte ihr Haar gesehen, das in dicken Zöpfen aufgebunden war und doch noch zu beiden Seiten der Wangen offene Strähnen hatte, die im Winde spielten und flossen. Ich hatte gesehen zum ersten Mal in meinem Leben, wie schön dies Mädchen war, wie schön und traumhaft die Spiel des Windes in ihrem zarten Haar, wie schön und sehnsuchtsweckend der Fall ihres dünnen blauen Kleides über die jungen Glieder hinab und ebenso, wie mich mit dem bitterwürzigen Geschmack der zerkauten Knospe die ganze bange, süße Lust und Angst des Frühlings durchdrängte, so erfüllte mich beim Anblick des Mädchens die ganze tödliche Ahnung der Liebe, die Ahnung vom Weibe, das erschütternde Vorgefühl ungeheurer Möglichkeiten und Versprechungen, namenloser Wonnen, unausdenklicher Verwirrungen, Ängste und Leiden, innigster Erlösung und tiefster Schuld. Oh, wie brannte der bittere Frühlingsgeschmack auf meiner Zunge! Oh, wie strömte der spielende Wind durch das lose Haar neben ihren roten Wangen! Dann war sie mir nahe gekommen, hatte aufgeblickt und mich erkannt, war einen Augenblick schwach errötet und hatte beiseite geblickt. Dann grüßte ich sie mit gezogenem Konfirmandenhut und Rosa alsbald gefasst, grüßte lächelnd und ein wenig damenhaft zurück, erhobenen Gesichts und ging langsam, sicher und überlegen weiter, umsponnen von tausend Liebeswünschen, Forderungen und Huldigungen, die ich ihr nachsandte. So war es einst gewesen, an einem Sonntag vor 35 Jahren. Und alles Damalige war in diesem Augenblick wiedergekehrt. Hügel und Stadt, Märzwind und Knospengeruch, Rosa und ihr braunes Haar, aufschwellende Sehnsucht und süße, würgende Angst. Alles war wie damals und mir schien, ich habe niemals mehr in meinem Leben so geliebt, wie ich damals Rosa liebte. Aber diesmal war es mir gegeben, sie anders zu empfangen als jenes Mal. Ich sah ihr Erröten, als sie mich erkannte, sah ihr Bemühen, das Erröten zu verbergen und wusste sofort, dass sie mich gern habe, dass ihr diese Begegnung dasselbe bedeute wie mir. Und statt wieder den Hut zu ziehen und feierlich mit gezogenem Hut zu stehen, bis sie vorüber wäre, tat ich diesmal, trotz Angst und Beklemmung, was mein Blut mich tun hieß und rief: »Rosa! Gott sei Dank, dass du gekommen bist, du schönes, schönes Mädchen. Ich habe dich so lieb.« Das war vielleicht nicht das Geistreichste, was ich in diesem Augenblick sagen ließ. Allein es bedurfte ihr keines Geistes, es genügte vollkommen. Rosa machte kein Damengesicht und ging nicht weiter. Rosa blieb stehen, sah mich an und wurde noch röter als vorher und sagte: »Grüß Gott, Harry, hast du mich denn wirklich gern?« Dazu strahlten ihre braunen Augen aus dem kräftigen Gesicht, und ich spürte, mein ganzes vergangenes Leben und Lieben war falsch und verworren und voll dummen Unglücks gewesen von dem Augenblick an, wo ich Rosa an jenem Sonntag hatte davonlaufen lassen. Jetzt aber war der Fehler gut gemacht, und es wurde alles anders, wurde alles gut. Wir gaben einander die Hände, und Hand in Hand gingen wir langsam weiter, unsäglich glücklich, sehr verlegen, wussten nicht, was sagen und was tun, begann das Verlegenheit schneller zu laufen und trabten, bis wir den Atem verloren und stehen bleiben mussten, ohne aber unsere Hände loszulassen. Wir waren beide noch in der Kindheit und wussten nicht recht, was miteinander anzufangen. Und wir kamen an jenem Sonntag nicht einmal bis zum ersten Kuss, aber wir waren ungeheuer glücklich. Wir standen und atmeten, wir setzten uns ins Gras und ich streichelte ihre Hand und sie fuhr mir mit der anderen Hand schüchtern übers Haar und dann standen wir wieder auf und probierten zu messen, wer von uns größer sei und eigentlich war ich um einen Fingerbreit größer, aber ich gab es nicht zu, sondern stellte fest, dass wir ganz genau gleich groß seien und dass der liebe Gott uns füreinander bestimmt habe und dass wir uns später heiraten würden. Da sagte Rosa, sie rieche Veilchen. Wir knieten im kurzen Frühlingsgras und suchten und fanden ein paar Veilchen mit kurzen Stielchen und jedes schenkte die seinen dem anderen. Und als es kühler wurde und das Licht schon schräg über die Felsen fiel, sagte Rosa, sie müsse heim. Und da wurden wir beide sehr traurig, denn begleiten durfte ich sie nicht. Aber nun hatten wir ein Geheimnis miteinander und das war das Holdeste, was wir besaßen. Ich blieb oben in den Felsen, roch an Rosas Veilchen, legte mich über einem Absturz an den Boden, das Gesicht über der Tiefe, und schaute hinab auf die Stadt und lauerte, bis ihre süße kleine Gestalt tief unten erschien und am Brunnen vorbei und über die Brücke lief. Und jetzt wusste ich sie, in ihres Vaters Haus angekommen, und dort ging sie durch die Stuben, und ich lag hier oben weit von ihr. Aber von mir zu ihr lief ein Band, lief ein Strom, wehte ein Geheimnis. Wir sahen uns wieder hier und dort, auf den Felsen, bei den Gartenzäunen, diesen ganzen Frühling lang und gaben uns, als der Flieder anfing zu blühen, den ersten ängstlichen Kuss. Wenig war es, was wir Kinder einander geben konnten, und unser Kuss war noch ohne Glut und ohne Fülle, und das lose Haargekräusel um ihre Ohren wagte ich nur leise zu streicheln, aber alles war unser, wessen wir an Liebe und Freude fähig waren. Und mit jeder schüchternen Berührung, mit jedem unreifen Liebeswort, mit jedem bangen Aufeinander warten, lernten wir ein neues Glück, stiegen wir eine kleine Stufe an der Liebesleiter empor. So lebte ich mit Rosa und den Veilchen beginnend mein ganzes Liebesleben noch einmal durch, unter glücklicheren Sternen. Rosa verlor sich und Irmgard erschien, und die Sonne wurde heißer, die Sterne trunkener, aber nicht Rosa noch Irmgard wurde mein. Stufe um Stufe musste ich steigen, viel erleben, viel lernen. Musste auch Irmgard, auch Anna wieder verlieren. Jedes Mädchen, das ich einst in meiner Jugend geliebt, liebte ich wieder. Aber jedem vermochte ich Liebe einzuflößen, jeder etwas zu geben, von jeder beschenkt zu werden. Wünsche, Träume und Möglichkeiten, die einst einzig in meiner Fantasie gelebt hatten, waren jetzt Wirklichkeit und wurden gelebt. O ihr schönen Blumen alle, Ida und Lore, ihr alle, die ich einst einen Sommer lang, einen Monat lang, einen Tag lang geliebt habe. Ich begriff, dass ich jetzt der hübsche, glühende kleine Jüngling war, den ich zuvor so eifrig nach der Liebespforte hatte laufen sehen, dass ich jetzt dies Stück von mir, dies nur zu einem Zehntel, einem Tausendsten erfüllte Stück meines Wesens und Lebens, auslebte und wachsen ließ. unbeschwert von allen den anderen Figuren meines Ichs, ungestört vom Denker, ungequält vom Steppenwolf, ungeschmälert vom Dichter, vom Phantasten, vom Moralisten. Nein, jetzt war ich nichts anderes als Liebender, atmete kein anderes Glück und kein anderes Leid als das der Liebe. Schon Irmgard hatte mich tanzen, Ida mich küssen gelehrt, und die schönste Emma war die erste, die mir am Herbstabend unter wehendem Ulmenlaub ihre bräunlichen Brüste zu küssen und den Becher der Lust zu trinken gab. Vieles erlebte ich in Pablos kleinem Theater, und kein Tausendstel davon ist mit Worten zu sagen. Alle Mädchen, die ich je geliebt, waren nun mein. Jede gab mir, was nur sie allein zu geben hatte. Jeder gab ich, was nur sie von mir zu nehmen wusste. Viel Liebe, viel Glück, viel Wollust, viel Verwirrung auch und Leid bekam ich zu kosten. Alle versäumte Liebe meines Lebens blühte in dieser Traumstunde zauberhaft in meinem Garten. Keusche, zarte Blumen, grelle, lodernde Blumen, dunkle, schnell welkende Blumen, flackernde Wollust, innige Träumerei, glühende Schwermut, angstvolles Sterben, strahlende Neugeburt. Ich fand Frauen, die nur eilig und im Sturm zu gewinnen waren, und andere, um welche lang und sorgfältig zu werben mein Glück war. Jeder dämmernde Winkel meines Lebens tauchte wieder auf, in welchem einst, sei es nur eine Minute lang, die Stimme des Geschlechts mir gerufen, ein Frauenblick mich entzündet, ein Schimmer weißer Mädchenhaut mich gelockt hatte, und alles Versäumte ward eingeholt. Jede wurde mein, jede auf ihre Art. Die Frau mit den merkwürdigen tiefbraunen Augen unter flachshellem Haar war da, neben der ich einst eine Viertelstunde am Fenster im Gang eines Schnellzuges gestanden und die später mehrmals in meinen Träumen erschienen war. Sie sprach kein Wort, aber sie lehrte mich ungeahnte, erschreckende, tödliche Liebeskünste. Und die glatte, stille, glasig lächelnde Chinesin vom Hafen in Marseille, mit dem glatten, tiefschwarzen Haar und den schwimmenden Augen, auch sie wusste Unerhörtes. Jeder hatte ihr Geheimnis, duftete nach ihrem Erdreich, küsste, lachte auf ihre Weise, war auf ihre besondere Art schamhaft, auf ihre besondere Art schamlos. Sie kamen und gingen, der Strom führte sie mir zu, spülte mich zu ihnen hin, von ihnen weg. Es war ein spielendes, kindliches Schwimmen im Strom des Geschlechts, voll Reiz, voll Gefahr, voll Überraschung. Und ich staunte darüber, wie reich mein Leben, mein scheinbar so armes und liebloses Steppenwolfleben an Verliebtheiten, an Gelegenheiten, an Lockungen gewesen war. Ich hatte sie fast alle versäumt und geflohen, war über sie hinweggestolpert, hatte sie schleunigst vergessen. Aber hier waren sie alle aufbewahrt, lückenlos, Hunderte. Und jetzt sah ich sie, gab mich ihnen hin, stand ihnen offen, sank in ihre rosig dämmernde Unterwelt hinab. Auch jene Verführung kehrte wieder, die mir Pablo einst angeboten hatte, und andere, frühere, die ich zu ihrer Zeit nicht einmal ganz begriffen hatte, fantastische Spiele zu Dreien und Vieren. Lächelnd nahmen sie mich in ihren Reigen mit. Viele Dinge geschahen, viele Spiele wurden gespielt, nicht mit Worten zu sagen. Aus dem unendlichen Strom der Lockungen, der Laster, der Verstrickungen tauchte ich wieder empor, still, schweigend, gerüstet, mit Wissen gesättigt, weise, tief erfahren, reif für Hermine. Als letzte Figur in meiner tausendgestaltigen Mythologie, als letzter Name in der unendlichen Reihe tauchte sie auf, Hermine. Und zugleich kehrte mir das Bewusstsein wieder und machte dem Liebesmärchen ein Ende. Denn ihr wollte ich nicht hier in der Dämmerung eines Zauberspiegels begegnen. Ihr gehörte nicht nur jene eine Figur meines Schachspiels, ihr gehörte der ganze Harry. Oh, ich würde nun mein Figurenspiel so umbauen, dass alles sich auf sie bezog und zur Erfüllung führte. Der Strom hatte mich an Land gespült. Wieder stand ich im schweigenden Logengang des Theaters. Was nun? Ich griff nach den Figürchen in meiner Tasche, aber schon war dieser Antrieb wieder verblasst. Unerschöpflich umgab mich diese Welt der Türen, der Inschriften, der magischen Spiegel. Willenlos las ich die nächste Aufschrift und schauderte. »Wie man durch Liebe tötet«, stand da geschrieben. Schnell aufzuckend leuchtete ein Erinnerungsbild in mir eine Sekunde lang. Hermine am Tisch eines Restaurants. plötzlich von Wein und Speisen weg, in ein abgründiges Gespräch verloren. Furchtbaren Ernst im Blick, wie sie mir sagte, dass sie mich nur darum in sich verliebt machen werde, um von meiner Hand getötet zu werden. Eine schwere Woge von Angst und Dunkelheit flutete über mein Herz. Plötzlich stand wieder alles vor mir. Plötzlich spürte ich im Innersten wieder Not und Schicksal. Verzweifelnd griff ich in meine Tasche, um die Figuren hervorzulangen, um ein wenig Magie zu treiben und die Ordnung meines Schachbrettes umzustellen. Es waren keine Figuren mehr da. Statt der Figuren zog ich ein Messer aus der Tasche. Zu Tode erschrocken lief ich durch den Korridor, an den Türen vorbei, stand plötzlich dem riesigen Spiegel gegenüber, blickte hinein. Im Spiegel stand, hoch wie ich, ein riesiger, schöner Wolf. Stand still, blitzte scheu aus unruhigen Augen. Flackernd blinzelte er mich an, lachte ein wenig, dass die Lefzen sich einen Augenblick trennten und die rote Zunge zu sehen war. Wo war Pablo? Wo war Hermine? Wo war der kluge Kerl, der so hübsch vom Aufbau der Persönlichkeit geschwatzt hatte? Nochmals blickte ich in den Spiegel. Ich war toll gewesen, kein Wolf stand hinter dem hohen Glas und rollte die Zunge im Maul. Im Spiegel stand ich, stand Harry. Mit grauem Gesicht, von allen Spielen verlassen, von allen Lastern ermüdet, scheußlich bleich, aber immerhin ein Mensch, immerhin jemand, mit dem man reden konnte. »Harry«, sagte ich, »was tust du da?« »Nichts«, sagte der im Spiegel, »ich warte nur. Ich warte auf den Tod.« »Wo ist denn der Tod?«, fragte ich. »Er kommt«, sagte der andere, und ich hörte aus den leeren Räumen im Innern des Theaters her eine Musik tönen, eine schöne und schreckliche Musik, jene Musik aus dem Don Juan, die das Auftreten des steinernen Gastes begleitet. Schauerlich hallten die eisigen Klänge durch das gespenstische Haus, aus dem Jenseits, von den Unsterblichen kommend. Mozart, dachte ich, und beschwor damit die geliebtesten und höchsten Bilder meines inneren Lebens. Da klang hinter mir ein Gelächter, ein helles und eiskaltes Gelächter, aus einem den Menschen unerhörten Jenseits von gelitten haben, von Götterhumor geboren. Ich wandte mich um, durchfroren und beseligt von diesem Lachen, und da kam Mozart gegangen. Lachend ging er an mir vorüber, schlenderte gelassen auf eine der Logentüren zu, öffnete sie und trat ein, und ich folgte ihm begierig, dem Gott meiner Jugend, dem lebenslangen Ziel meiner Liebe und Verehrung. Die Musik erklang weiter. Mozart stand an der Logenbrüstung, vom Theater war nichts zu sehen, den grenzenlosen Raum füllte Finsternis. »Sie sehen«, sagte Mozart, »es geht auch ohne Saxophon, obwohl ich diesem famosen Instrument gewiss nicht zu nahe treten möchte.« »Wo sind wir?«, fragte ich. »Wir sind im letzten Akt des Don Giovanni. Leporello liegt schon auf den Knien. Eine vortreffliche Szene und auch die Musik kann sich hören lassen. Nun ja, wenn sie auch noch allerlei sehr Menschliches in sich hat, man spürt doch schon das Jenseits heraus, das Lachen, nicht?« »Es ist die letzte große Musik, die geschrieben worden ist«, sagte ich feierlich wie ein Schullehrer. »Gewiss, es kam noch Schubert, es kam noch Hugo Wolf und auch den armen herrlichen Chopin darf ich nicht vergessen. Sie runzeln die Stirn, Maestro. Oh ja, auch Beethoven ist ja da, auch er ist wunderbar. Aber dass alles so schön es sei, hat schon etwas von Bruchstück, von Auflösung in sich. Ein Werk von so vollkommenem Guss ist seit dem Don Giovanni nicht mehr von Menschen gemacht worden.« »Strengen Sie sich nicht an«, lachte Mozart furchtbar spöttisch. »Sie sind ja wohl selber Musikant. Nun, ich habe das Metier aufgegeben. Ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Nur spaßeshalber sehe ich zuweilen den Betrieb noch zu.« Er hob die Hände, als dirigierte er, ein Mond oder sonst ein bleiches Gestirn ging irgendwo auf. Über die Brüstung blickte ich in unmessbare Raumtiefen. Nebel und Wolken zogen darin, Gebirge dämmerten und Meergestade. Unter uns dehnte sich weltenweit eine wüstenähnliche Ebene. In dieser Ebene sahen wir einen ehrwürdig aussehenden alten Herrn mit langem Barte, der mit wehmütigem Gesicht einen gewaltigen Zug von einigen 10.000 schwarz gekleideten Männern anführte. Er sah betrübt und hoffnungslos aus und Mozart sagte, »Sehen Sie, das ist Brahms. Er strebt nach der Erlösung.« Aber damit hat es noch gute Weile. Ich erfuhr, dass die schwarzen Tausende alle die Spieler jener Stimmen und Noten waren, welche nach göttlichem Urteil in seinen Partituren überflüssig gewesen wären. Zu dick instrumentiert, zu viel Material vergeudet, nickte Mozart. Und gleich darauf sahen wir an der Spitze eines ebenso großen Heeres Richard Wagner marschieren und fühlten, wie die schweren Tausende an ihm zogen und sogen. Müde mit Dulderschritten sahen wir auch ihn sich schleppen. In meiner Jugendzeit, bemerkte ich traurig, galten diese beiden Musikanten für die denkbar größten Gegensätze. Mozart lachte. Ja, das ist immer so. Aus einiger Entfernung gesehen pflegen solche Gegensätze einander immer ähnlicher zu werden. Das dicke Instrumentieren war übrigens weder Wagners noch Brahms persönlicher Fehler. Es war ein Irrtum ihrer Zeit. Wie? Und für den müssen Sie nun so schwer büßen? Rief ich anklagend. Selbstverständlich, es ist der Instanzenweg. Erst wenn Sie die Schuld Ihrer Zeit abgetragen haben, wird sich zeigen, ob noch so viel Persönliches übrig ist, dass sich eine Abrechnung darüber lohnt. Aber Sie können doch beide nichts dafür. Natürlich nicht. Sie können auch nichts dafür, dass Adam den Apfel gefressen hat und müssen es doch büßen. Das ist aber furchtbar. Gewiss, das Leben ist immer furchtbar. Wir können nichts dafür und sind doch verantwortlich. Man wird geboren und schon ist man schuldig. Sie müssen einen merkwürdigen Religionsunterricht genossen haben, wenn Sie das nicht wussten. Mir war recht elend geworden. Ich sah mich selbst, einen todmüden Pilger durch die Wüste des Jenseits ziehen, beladen mit den vielen entbehrlichen Büchern, die ich geschrieben, mit all den Aufsätzen, mit allen den Feuilletons, gefolgt vom Heer der Setzer, die daran hatten arbeiten, vom Heer der Leser, die das alles hatten schlucken müssen. Mein Gott und Adam und der Apfel und die ganze übrige Erbsünde war außerdem noch da. Alles dieses also war abzubüßen, endloses Fegefeuer. Und erst dann würde die Frage entstehen, ob hinter alledem auch noch etwas Persönliches, etwas Eigenes vorhanden oder ob all mein Tun und seine Folgen bloß leerer Schaum auf dem Meere, bloß sinnloses Spiel im Fluss des Geschehens war. Mozart begann laut zu lachen, als er mein langes Gesicht sah. Vor Lachen überschlug er sich in der Luft und schlug Triller mit den Beinen. Dazu schrie er mich an. »Hey, mein Junge, beiß dich die Zunge, zwick dich die Lunge. Denkst du an deine Leser, die Äser, die armen Gefräser und an deine Setzer, die Ketzer, die verfluchten Hetzer, die Säbelwetzer? Das ist ja zum Lachen, du Drachen, zum lauten Lachen, zum Verkrachen, zum in die Hose machen. Und du gläubiges Herz mit deiner Druckerschwärze, mit deinem Seelenschmerze, ich stifte dir eine Kerze, nur so zum Scherze. Geschnickelt, geschnackelt, Spektakel, Schabernakelt, mit dem Schwanz gewackelt, nicht lang gefackelt, Gott befohlen, der Teufel wird dich holen. Bauen und versohlen für dein Schreiben und Kohlen. Hast ja alles zusammengestohlen. Dies hingegen war mir zu stark. Der Zorn ließ mir keine Zeit mehr, der Wehmut nachzuhängen. Ich packte Mozart am Zopf. Er flog davon. Der Zopf wurde länger und länger, wie ein Kometenschweif, an dessen Ende ich hing und durch die Welt gewirbelt wurde. Teufel, war es kalt in dieser Welt. Diese Unsterblichen vertrugen eine scheußlich dünne Eisluft. Aber sie machte vergnügt, diese eisige Luft. Das spürte ich noch in dem kurzen Augenblick, ehe mir die Sinne vergingen. Es durchdrang mich eine bitterscharfe, stahlblanke, eisige Heiterkeit. Eine Lust ebenso hell, wild und außerirdisch zu lachen, wie Mozart es getan hatte. Aber da war Atem und Bewusstsein zu Ende.